Aus Tschaikowskis Wundertour steigt ein fröhlich lustes Lied. Saufen nennt sich's in Karlsruhe, wo sonst weiter Köln nicht geschieht. Kölle, Kölle, schreit der Adler. Aachen, Aachen, stöhnt der Fisch. Siechtum, stöhnt ein Bergauf, Radler, hinter ihm lacht Egon Erwin Kisch. Nur Tschaikowski ist in Nöten wegen einer spitzen Maus, die nur dann ganz ungebeten lässt die Sause naus zum Haus. Nicht doch, doch nicht, singen Laffen, die den Weg nach Köln mit vier Faschingsaffen unbeabsichtsvoll auf die Rampe Karlskur schaffen, bis sich endlich ohne Frustration Tschaikowski fühlt, wie als sein eigener Karlsruhaus-Sohn. Also, es kommt. Das Schöne an der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester ist, dass jeder Tag mit einem Wodka beginnt. Ist der hier etwa auch umsonst? Ernsthaft einen Wodka trinken? Ja, warum nicht? Ja, sag mal, weißt du, wie spät es ist? Ja. Ist doch nicht mal 8 Uhr, aber Tage beginnen ja immer früh. Was bestelle ich mir dann? Na, wissen ich meine, wenn du ja Gedichte morgens hebt schon. Wie, Gedichte? Na, hab ich doch gelesen, da vorne auf der Tafel Gedichte. Du wolltest jetzt auch ein Gedicht bestellen. So sieht's aus. Ja, auch hier. Die paar Gedichte, die ich lese, mach ich mir selber. Also ich weiß gar nicht, ob du jetzt ein Gedicht bräuchte. Weißt du das nicht oder brauchst du einfach keinen? Naja, wahrscheinlich beides. Mann, ey, Gedichte braucht man, wenn man Weiber beeindrucken genau. Zum Weiber beeindrucken, verstehe. So sieht's aus. Ach, dann bestellt man die, lernt sie schnell auswendig und trägt sie vor, oder genau. Wie? Die meisten Leute kennen ja heutzutage keine Gedichte mehr auswendig. Also ist es ganz süß, wenn man sich hier mal ins Bestellen kann. Kannst du denn den Gedicht auswendig? Wenigstens so einen schönen Reim. Ja, ich hab eine neue gelernt, hallo. Erzähl mal. Ja, ich weiß, wo ich stamme. Ungesättigt gleich der Flamme. Glühe und verzerrt mich, Licht wird alles, was ich fasse, Kohle alles, was ich lasse, Flamme bin ich sicherlich. Aha, schön, oder? Von wem war das jetzt? Naja, hier Olle Nietzsche. Kannst du sowas auch hier? Ja, klar. Mach mal. Der Ganove knapp bei Kasse setzt sich an den Kneipentisch, trinkt gemütlich sein Katschaka, prellt die Zeche und haut ab. Und der Kellner hat den Schaden, nicht zu lachen, der Gast ist weg, also greift er unauffällig in die Kasse seines Chefs. Und der Wirt, der ist verwundert, wie miserabel sein Umsatz ist, zückt den Bleistift, addiert die Miesen, zieht den Schaden dem Grossisten ab. Zechbrellerlyrik, korrekt. Fehlen jetzt aber nicht noch die Weiber, die damit beeindruckt werden sollen? Kann man sich doch einfach eine hier aussuchen, oder? Welche denn? Naja, weiß ich nicht. Wie wär's denn zum Beispiel mit die da? Die hier? Sieht ja nicht so mit dem Finger nicht schlecht aus. Würdest du hier gegenüber eine Liebeserklärung machen wollen? Wieso denn nicht? Du weißt, dass sie lesbisch ist. Sie ist doch wohl eine Lesbe. Ja. Wie kommst du darauf? So kann man sie täuschen. Man sieht's schon, Bernd. Wohl wahr sein. Pech ab, Baby. Ich frag die einfach mal. Was? Entschuldigung, ich hab da mal eine Frage. Meine Kumpels meinen, dass sie lesbisch sind. Stimmt das?